Der Beruf des Journalisten steht im Wandel der Zeit. Eigentlich sollten Journalisten Fakten recherchieren, diverse Meinungen einholen, diese aufbereiten und wertfrei präsentieren, damit sich der Konsument seine eigene Meinung bilden kann. Dieses Konzept erwies sich jedoch als furchtbar langweilig, weshalb wir heute erfahren, wo es den besten Kebab und die größte Pizza gibt und können kaum glauben, wie viele beste Kebabs und wie viele größte Pizzen es gibt. Heutzutage erfährt man in alltäglichen Sendungen Geheimnisse, die Forscher früher in jahrzehntelanger Arbeit nicht zutage gebracht hätten. Jede Schlagzeile beinhaltet eine Aussage und polarisiert und wird von Doktoren und Magisters zementiert. Die letzten wahren Journalisten unserer Zeit verbringen ihren Alltag wahrscheinlich in einer Schlange am Arbeitsamt. Hier ein Beispiel für eine gute Berichterstattung. Ahoi liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Border Chimono Choice herzlich willkommen. Journalismus, heute alleinerziehende Mütter. Am ersten Tag im Studentenheim wurde sie gefragt. Wie heißt du? Isa. Und wie noch? Bella. Nachdem Isa, Bella, die Reifeprüfung bestanden hatte, wurde der Wunsch nach Kindern in ihr so groß, dass sie nur noch eine Möglichkeit sah. Sie würde in die große Stadt gehen und in ein Studentenheim ziehen, um sich dort einen intelligenten, bald zahlungskräftigen Begatter zu suchen. Schnell wurde das erste Opfer ausgemacht, doch Isabella erklärte unklug vor dem ersten Koitus. Ich möchte ein Kind von dir. Du musst auch nicht mit mir zusammenbleiben und ich werde auch nie Geld von dir verlangen. Das erste Zielobjekt brach die Aktion unverständlicherweise ab und vögelte stattdessen Isas Mitbewohnerin. Isabella ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte nach dem nächsten Hengst, der sie endlich begatten würde. Isa war der Überzeugung, dass sich alles regeln würde, wenn sie nur erst einmal schwanger wäre. Ein Mann an ihrer Seite wäre ganz nett, doch nicht unbedingt notwendig. Hauptsache, er würde doch jeden Monat Geld auf ihr Konto überweisen. Unglücklicherweise verbreitete sich ihre Intention wie ein Lauffeuer und da alle Probanden noch in der Ausbildung waren und auf keinen Fall vor Arbeitsantritt ein Kind haben wollten, blieb Isa unberührt. Isabella wechselte also ihr Revier und zog in eine familiäre Umgebung. Sie mietete sich in eine Wohnungsgemeinschaft, die ausschließlich aus Männern bestand, ein, die nichts von ihrer Intention wussten und nutzte jede Gelegenheit, sobald einer der Jungs betrunken war. Und es kam, wie es kommen musste. Isabella wurde schwanger. Natürlich war der junge Student weder für eine Beziehung noch für ein Kind und schon gar nicht für Isabella bereit. Die angehende Mutter war der festen Überzeugung, dass sich die Wogen glätten würden, sobald das süße Baby nur auf der Welt war. Überraschenderweise heilte das Neugeborene die angespannte Beziehung der Eltern nicht. Weitere Zweifel an ihrem perfekten Plan kamen Isabella, als sie ihr Freund verließ und keine Alimente zahlte, da er noch Student war. Und auch die Erziehung des hübschen neugeborenen Babys erwies sich nicht als der Segen, den sie erwartet hatte. Als sie sich ohne Geld auf ihrem Konto und ohne Studienabschluss zwischen schmutzigen Windeln und Babykotze wiederfand, während gelber Brei unter ihre Bluse lief, traf sie die einzig richtige Entscheidung. Isabella musste so schnell als irgend möglich wieder schwanger werden. Gesagt, getan. Inzwischen war sie bereits eine Expertin darin, sich schwängern zu lassen, ohne dass die Jungs etwas dagegen tun konnten. Und schon bald wölbte sich ihr Bäuchlein zum zweiten Mal und die Lösung und Heilung stand quasi vor der Tür. Isabella hatte das unvorhersehbare Pech, dass sie vom zweiten noch jüngeren Studenten auch verlassen wurde und noch immer kein Geldsegen auf sie wartete. Und wer hätte schon gedacht, dass es für eine alleinerziehende Mutter ohne finanzielle Mittel mit zwei Kindern kein Zuckerschlecken ist? Obwohl mein Mitleid eigentlich den Kindern gilt. Doch Isabellas Schicksal sollte nicht unerkannt bleiben. Nachdem ihre Kinder die ersten Lebensjahre ohne Vater hinter sich gebracht hatten, wurde ein Fernsehsender auf Isabella aufmerksam und bot ihr an, einen Bericht über ihr unfaires Schicksal zu produzieren. Und dieser Bericht ging so. Frauen werden in unserer Gesellschaft benachteiligt und besonders alleinerziehende Mütter haben es nicht einfach. Wir berichten über eine junge Frau, die das Schicksal überraschend getroffen hat. Während I.B.'s erfolgreicher Studienzeit wurde sie überraschend schwanger, als sie ihr Vater zum Beischlaf zwang, da er unbedingt ein Kind haben wollte. Anschließend ließ der verantwortungslose Vater I.B. mittellos mit ihrem Baby zurück. Doch damit nicht genug, I.B. suchte verantwortungsbewusst nach einem neuen Vater für ihr Kind, geriet jedoch ein zweites Mal an einen verantwortungslosen Bürger, der sie ein zweites Mal schwängerte und dann erneut im Stich ließ. Nun muss die arme I.B. ihre beiden Kinder mit extrem geringen finanziellen Mitteln alleine erziehen. Wer hätte schon wissen können, dass das Schicksal I.B. so hart treffen würde? Und während ich mit offenem Mund versuche, dem Bericht zu folgen, überlege ich, was würden Isabellas Kinder sagen, wenn sie wissen würden, dass ihre Mutter ihnen das wissentlich angetan hat? Ob im Profilspiegel oder in der Bild, ob bei öffentlich-rechtlichen oder Privatsendern, die Berichte werden immer reißerischer und aufsehenerregender. Bei vielen Sendungen und Zeitungsberichten ist es inzwischen schwer, die zahlreichen Lücken und journalistischen Tricks zu übersehen. Als ich dann im Fernsehen einen Bericht über eine mir bekannte Frau als Opfer sah, musste ich einfach diesen Bericht schreiben. Was haltet ihr von der heutigen Berichterstattung in den diversen Medien? Über eine 5-Sternen-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.